täglich gehen sie vorbei. Ich kann sehen ihr Herzensschrei. Leere Menschen voll von Not und wissen nicht, wohin. In ihren Augen steht die Angst. Was bringt uns die Zeit? Und hinter jedem Lachen steckt ein Schrei, den Gott nur kennt. Menschen brauchen Gott, Menschen brauchen Gott.